Deutschlandfunk. Das Feature. Ihr seid ja jetzt alle hier zu Frauen geworden in den letzten Jahren. Nee, finde ich nicht. Und wie habt ihr das denn erlebt? Jeder reagiert ja völlig anders doch. Mhm. War eine harte Herausforderung. Nee. Ich finde okay. Ich glaube, es hat uns stärker gemacht. Wir sind erwachsener geworden. Auch. Verantwortungsbewusster. Genau, verantwortungsbewusster, erwachsener, selbstständiger, intelligenter, klüger, ja. Hübscher, intelligenter. Wenn ihr sagt, ihr seid selbstständiger geworden, heißt das, ihr seid gefährlicher für die Eltern geworden? Nein. Nee, also ich verbinde eigentlich mit Selbstständigkeit eher so, dass man halt jetzt bei Marotte, wenn die Mutter, die jetzt einem das Essen macht oder doch, einem beim Kacka. Nein, aber es ist einfach so, dass man einfach so alleine Sachen hinkriegt ohne die Mutter. Man braucht immer eine Freundin. Ein Originalton-Feature von Christoph Formweg. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Also schon so ein kleines Girlie irgendwie, aber jetzt auch nicht so zu tussenhaft oder so. Also halt nicht so ganz normal. Und bei Mädchen ist das halt bei kleinen Sachen, fangen die eigentlich an schon zu zicken, was halt ganz normal bei uns. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Ich bin 15 Jahre alt, mein Vater ist Mediendesigner und meine Mutter ist Kauffrau. Ich gehe aufs Humboldt-Gymnasium in Köln. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin in der 8. Klasse auf einem Gymnasium. Ich wohne in Köln und habe schon immer da gelebt. Meine Mutter schreibt im Moment Bücher und mein Vater, der ist Journalist. Hallo, ich bin 16 Jahre alt, gehe aufs Hansa-Gymnasium. Meine Eltern sind Tanzlehrerin und Regisseur. Ja, ich bin 14 Jahre alt, ich gehe aufs Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und meine Eltern sind vom Beruf, arbeiten beide beim Film. Und Hallo, ich bin 14 Jahre alt, gehe aufs Humboldt-Gymnasium in Köln und meine Eltern sind vom Beruf Erzieherin und Objektdesigner. Ich komme jetzt in die Klasse 9 und meine Eltern sind von Beruf Journalistin und Lehrer, Tanzlehrer. So much for my happy ending. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Let's talk this over. Mein Lieblingsort ist, glaube ich, zu Hause bei mir oben auf meinem Bett habe ich so eine Empore und da kann ich so für mich sein. Da stören mich meine Eltern dann nicht immer alle 5 Minuten. Und sonst ganz klar in der Südstadt das Eierplätzchen. Da trifft man ja am Tag eigentlich so jeden, der da einmal drüber läuft. Ja, das sind so meine Lieblingsplätze. Ich lebe in einer Reihenhaussiedlung und mein Problem ist halt, es ist einfach zu konservativ für mich. Also für mich sind halt Orte viel schöner, wenn man in der Stadt ist, mit vielen Menschen zusammen ist und halt so leben kann von seiner Art und Weise und mit seiner Kultur, wie man möchte. Also nicht komisch angeguckt, also schief angeguckt wird, wenn man halt, sag ich mal, aus dem Ausland kommt oder andere Hintergründe hat. Und das gibt es immer noch in diesen Reihenhaussiedlungen, in diesen Vorstädten, dass da auch diese Vorurteile sind, wenn man, sag ich mal, aus dem Ausland kommt. Und das stört mich halt. In meinem Alltag bin ich gern zu Hause auf meiner Terrasse und mache da Hausaufgaben oder sonne mich. Aber am Wochenende fahre ich öfters in Westerwald und da komme ich auch her und da fühle ich mich auch irgendwie immer wieder wohl und es macht mir auch Spaß, da zu sein. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht gefunden. Also klar, mein Zuhause ist mir total wichtig, aber auch das Zuhause sozusagen im Iran ist mir auch total wichtig, wo meine ganze Familie ist. Aber auch zum Beispiel das Zuhause von meiner besten Freundin ist mir auch wichtig. Und der Park ist mir zum Beispiel auch wichtig und mein Zimmer und keine Ahnung. Es gibt viele Orte, aber ich glaube, ich habe diesen perfekten Ort für mich nicht gefunden. Den gibt es wahrscheinlich, wenn ich irgendwie erwachsen bin, einen Mann habe und Kinder und so. Das ist dann wahrscheinlich mein liebster Ort. Ich freue mich schon total darauf, wenn ich endlich mal mein Leben anfangen kann. An meinem 18. Geburtstag, ja, da darf ich halt machen, was ich will, sozusagen, in Anführungsstrichen. Obwohl, das stimmt eigentlich nicht ganz genau, weil ich kann zwar zum Beispiel so lange draußen bleiben, wie ich bin, aber letztendlich, wenn ich noch mit 18 bei meiner Mutter lebe, das ist ja sozusagen ihr Haus und da muss ich immer noch den Regeln befolgen. Aber wenn ich 18 bin, kann ich zum Beispiel in die Disco gehen oder ich kann in die Bar gehen oder so, das ist dann nicht mehr so. Oder ich kann Alkohol trinken oder rauchen und so. Das sind so Sachen, die vom Gesetz her erlaubt sind. Man kann alles machen, man muss sich nichts mehr von den Eltern gefallen lassen. Man kann so lange draußen bleiben, wie man will, man muss nicht mehr anrufen. Ja, wann kommst du? Ja, ich komme dann und dann. Also es ist schon so irgendwie so eine Befreiung sozusagen, für mich persönlich. Ich stelle mir halt schon immer so vor, so eine richtig große Party und vielleicht noch mit ein paar anderen, die dann auch 18 werden und es einfach so vielleicht auch wegfahren, halt mit vielen Freunden dann irgendwo weit wegfahren und richtig Party machen und einfach mal sich so austoben, weil ich mein 18. Geburtstag, das ist ja schon so, das ist man dann erwachsen, offiziell und ich weiß nicht, schon wichtig. Ich will auf jeden Fall einen Führerschein machen und mir ein Auto kaufen, womit ich dann überall hinfahren kann und ich möchte gern in eine schöne kleine WG ziehen, wo Freunde dabei sind oder einen netten, gut aussehenden Freund haben und das Leben genießen. Auf jeden Fall Umzug, dass ich da irgendwie Weltreise anfange oder so mit Freundinnen. Also das so bei mir, wenn ich 18 wäre, dass ich denke, dass ich das mache. Ich denke, da werde ich auch plötzlich ganz viel Freizeit haben, weil ich nicht für die Schule arbeiten muss. Und so, dass man erstmal guckt, was man damit anfängt, was man durchplanen muss, was man jetzt macht, weil man jetzt sein eigenes Leben führt und so. Also früher dachte ich immer, dass man mit 18 sofort erwachsen ist, aber das habe ich jetzt so ein bisschen verloren, dieses, dass ich denke, dass ich dann wirklich erwachsen bin. Also ich glaube, dass meine Eltern mir dann trotzdem noch bei vielen Sachen, dass sie mich da trotzdem noch unterstützen müssen. Weil ich meine, wenn man eine eigene Wohnung hat und so, da muss man auch wieder nachdenken, so, man muss für sich selber kochen. Und wenn man auch noch in der Schulzeit ist und sowas, dann hat man ja nie so viel Zeit. Und dann ist es auch besser, wenn mal die Mutter irgendwie für einen da ist. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt am nächsten Morgen aufwache und denke, ja, jetzt bin ich 18, jetzt kann ich machen, was ich will. Oder die Menschen reagieren anders oder so. Ich glaube, eigene Verantwortung wird, glaube ich, dann stärker ab den Tag. 1, 2, 3. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege weggekehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ und flog mit Fliegen rum ums rote Pferd herum. Ach ja, ich sag immer roter Pferd, aber es hat rotes. Ich würde gerne mehr Freiheit besitzen, also sag ich mal, mehr auf mich allein gestellt sein, nicht immer Nachfrage von meinen Eltern, ob ich das gemacht habe oder das gemacht habe, sondern einfach von selbst das hinkriege. Und dass meine Eltern mir auch das Vertrauen geben, Sachen nicht nachzufragen, sondern einfach denken, ja, ich schaffe das schon von alleine. Es gibt natürlich viele Sachen, die ich gerne machen würde, aber es geht halt nicht. Zum Beispiel nicht nur, dass meine Mutter es mir zum Beispiel nicht erlaubt, das erlauben zum Beispiel auch nicht die Gesetze. Wenn ich zum Beispiel bis 11 Uhr abends draußen sein will, das geht ja gar nicht. Ich finde, meine Eltern geben mir sehr viel Freiheit, aber passen dennoch halt auf mich auf. Ich darf mich verabreden, eigentlich wann ich will, halt nach meinen Hausaufgaben und Schulsachen. Dann darf ich darf dann halt rausgehen oder bei Leuten schlafen. Bei uns gibt es zum Beispiel eigentlich immer zu einer bestimmten Zeit Abendessen. Also meine kleine Schwester ist 4 und deshalb essen wir halt meistens schon so 7 oder so. Und manchmal würde ich mir halt dann schon so, ach man, jetzt ist alle sind noch draußen bis 9 oder so und ich gehe jetzt erstmal essen, komme dann vielleicht nochmal raus, aber ist schon ein bisschen doof, wenn ich irgendwas verpasse oder so, weiß nicht. Nö, ich bin eigentlich zufrieden. Also ich habe ziemlich viel Freiheiten. Ich darf auf Partys gehen, ich darf mich jeden Tag eigentlich verabreden, wenn ich nicht lernen muss. Und ich bin auch ziemlich selbstständig. Also meine Eltern erlauben mir schon ziemlich viel. Ich würde schon gerne also länger rausgehen oder so. Aber ich finde es eigentlich okay. Also ich finde es besser, wenn meine Eltern sagen, ja, bis 1, 2 ist okay, aber länger nicht. Weil wenn ich älter werde, will ich ja auch noch mehr haben. Ich habe mit meiner Freundin ein Bioprojekt gemacht über Vegetarismus Und dann haben wir auch noch einen Film geguckt darüber, so, dass Schweine so mit Antibiotika und so voll gepumpt werden. Das fand ich dann voll eklig und dann habe ich halt aufgehört, Fleisch zu essen. Aber auch ein bisschen so wegen der Gesundheit, also auch wegen der Gesundheit und auch so wegen den Tieren und so ist alles so eigentlich bei mir vermischt. Also meine Mutter beschwert sich jetzt halt, dass sie mal zwei Menüs kochen muss. Wenn sie zum Beispiel einen Auflauf mit Hackfleisch machen will, dann muss sie für mich immer eine Extrawurst machen, halt ohne. Ja. Ja, Urlaub finde ich eigentlich ganz lustig mit meinen Eltern. Also da lassen die mir auch halt Freiraum. Aber weiß ich jetzt nicht so. Halt Abendessen ist für mich auch wichtig, dass ich da mit denen zusammen bin. Sonst mache ich eigentlich nicht viel mit denen oder in die Stadt gehen, weil dann kriegt man ja was von den Eltern. Klamotten oder so. Jetzt inzwischen hat jeder von uns einen eigenen Fernsehen. Und manchmal gucke ich noch mit meinen Eltern, aber eher selten. Also auch keine Spiele oder so mit meinen Eltern mache ich gar nicht. War total schön, also mit meinen Eltern zusammen und mit dem John rauszugehen, also meinem Hund rauszugehen und irgendwie dann abends an Militärring oder so zu fahren, mit denen einfach spazieren zu gehen, das macht schon Spaß und das ist mir auch wichtig. Was normal ist, einfach mit denen Abend zu essen und mit denen normal zu reden und vielleicht mal einen Ausflug zu machen nach Holland oder einfach im Park mal irgendwie grillen oder so, das mir schon, also es macht mir Spaß und es ist mir auch wichtig, dass ich jetzt nicht total abseits von meinen Eltern lebe und bin so. Ich finde, meine Eltern meistern sich sehr gut so im Elternjob. Also die machen das schon richtig. Natürlich streitet man sich immer schon, weil man dann doch wieder eine andere Meinung hat und man schon ein bisschen ungeduldiger ist in diesem Alter und so. Wenn ich mal wieder mit meiner Mutter streite, und das ist dann meistens so, dass sie erstmal sich die ganze Zeit beschwert und mir echt keinen Platz zum Reden lässt, obwohl ich ja eigentlich auch sehr redselig bin. Und dann bin ich halt voll beleidigt, weil die mir nicht zuhört, dann knall ich die Tür zu und dann bin ich total beleidigt. Es ist auch so, dass sich dann keiner entschuldigt, sondern es ist dann irgendwie wann wieder gut. Also wir streiten uns dann schon laut, aber keiner ist jetzt so nachtragend. So, dass nach zwei Stunden ist das auf jeden Fall wieder vergessen. Halt Familienprobleme, die eigentlich bei mir nicht so oft auftreten. Also durch die Trennung meiner Eltern ist eigentlich nicht mehr so schlimm, aber ich mag es einfach nicht, wenn die Familie sich streitet oder Eltern sich streiten und das mag ich überhaupt nicht. Ja, also ich bin sehr stur und meine Mutter ist genauso und keiner will nachgeben. Und ich verziehe mich meistens auf mein Zimmer oder gehe einfach raus, weil ich akzeptiere das oft nicht, wenn meine Eltern mir was sagen und ich will das nicht. Aber ich habe zum Glück zwei ältere Brüder, die meistens hinter mir stehen und dann nochmal mit denen reden und dann, oder ich mache was da mit denen, wenn ich dann die Nase wirklich voll habe. Ja, nicht ganz genau so, wie es ist mit einem Bruder und mit einer Schwester, aber manchmal fragt man sich halt schon, ja, wäre vielleicht jetzt schön, jetzt irgendwie eine große Schwester zu haben oder einen großen Bruder, mit dem man sich vielleicht gut versteht oder darüber reden kann, aber ich denke, ja, ich bin auch eigentlich ganz zufrieden, Einzelkind. Ich habe mir ganz oft ein Geschwisterkind gewünscht, weil ich auch immer gedacht habe, so, dann teilt sich der Ärger vielleicht ein bisschen auf oder nicht die ganze Aufmerksamkeit ist auf einen alleine gerichtet. Also man wird nicht die ganze Zeit beobachtet. Ich habe sozusagen meine Eltern für mich alleine und gibt es dann auch kein Problem irgendwie, die dann aufkommen könnten mit Geschwistern. Also ein Problem sozusagen weniger. Ja, mein Bruder ist ja jetzt 18 geworden. Das ist schon, also eigentlich, also es ist jetzt besser geworden, aber vorher haben wir uns eigentlich immer nur gestritten und wir konnten uns gegenseitig nicht so gut leiden, aber inzwischen verstehe ich mich eigentlich gut mit dem und der ist so ein bisschen so ein Beschützer, sag ich mal. Also wenn was ist, kann ich auf jeden Fall zu dem kommen. Und das Verhältnis ist viel besser geworden. Wenn ich Stress mit meinen Eltern habe, dann ist das schon cool, so mit meinem Bruder jetzt. Also ich habe jetzt nicht so oft Stress mit meinen Eltern, aber halt wenn ich dann mal Stress habe, dann gehe ich auch meistens zu meinem Bruder und weil der sagt einfach so, ja, mach dir jetzt nichts draus, ist jetzt irgendwie was Unnötiges, muss jetzt nicht so direkt so nachtragend sein oder sowas. Und dann komme ich halt auch manchmal halt dann von meiner Wut halt wieder runter, so werd dann wieder normal und so. Thank you. Katzen. Ja, der guckt so voll abgefuckt. Hallo. Du weißt nicht, ich will mich. Ich hab dich auch lieb, Joel. Nicht weit. Versteht der Deutsch? Das ist so weich hier, das ist so schön. Für mich ist eigentlich Brasilien so eine zweite Heimat. So, also natürlich ist Deutschland meine Heimat, weil ich hier geboren bin, aber hier habe ich jetzt nicht, sag ich mal, die Familie, wie ich die da habe. Also da lebt meine Oma, da leben meine meisten Verwandten, die sich auch, sag ich mal, um mich kümmern und so. Deshalb ist es eigentlich meine zweite Heimat. Aber ich möchte halt gerne auch mal rumreisen. Ich will auch mal, sag ich mal, in den Urwald mal für eine längere Zeit oder so überhaupt da. Ich kenne ja nicht alle Kulturen da. Ich kann es mir vorstellen, da zu leben. Nach Argentinien zu fliegen? Eigentlich kein Abenteuer, sondern mehr so irgendwie wieder zurückzukommen und dann gucken, was sich alles verändert hat, also gewachsen sind und was passiert ist. Weil man hat zwar Kontakt per E-Mail und so, aber das ist nicht das Gleiche, als wenn man sich das so erzählt und wieder da ist und die Luft riecht und sowas. Und dann Sommer ist und die Stadt sieht. Also ich glaube, Argentinien ist so offener, aber so aus Erfahrung habe ich ja das Gefühl, dass in Argentinien die Leute so netter sind. Ich glaube, das ist auch, hat mit dem Wetter zu tun, das ist so meine Theorie, dass da Sommer ist und da ist man fröhlich und lacht und so. Und hier ist eher Winter in Deutschland und dann wird man verschlossener. Aber ich würde gern beides gleichzeitig leben. Mein größter Traum wäre es, wenn meine Eltern und ich später nach Amerika ziehen würden, zu meiner anderen Familie, also zu meiner Oma, meinem Opa, und da dann leben würden. Ungarn. Ungarn ist cool. Nach Sablo Dolon. Ja, ich find's schön. Mir macht das Spaß so. So, weil dann, da, du hast ja eigentlich immer die gleiche Atmosphäre. Du machst immer das Gleiche. Du gehst in den Park, du machst das, du machst dies, grillst. Du triffst dich, genau, triffst dich mit Freunden und sowas. Und wenn du in Ferien fährst, triffst du dich ja nicht mit Freunden, weil du kennst da ja eigentlich keinen. Dann machst du halt neue Bekanntschaften. Muss ja nicht immer deutsche Leute sein, die genau hier aus dem Ort kommen. Ja, uns einfach ganz anders so im Land zu schauen, wie so die Traditionen sind oder wie einfach die Landschaft ist und irgendwie die Leute sind unhöflich, super höflich oder wie reagieren die darauf, wenn du zum Beispiel die was fragst oder, ja. Das Meer. Genau. Mein größter Traum ist es, einmal mit ganz vielen Freundinnen und Freunden, ja, mal ganz weit weg zu fahren, einfach mal Spaß zu haben auf einer ganz heißen Insel und ja, sowas halt. Paris ist meine Lieblingsstadt, weil, keine Ahnung, ich war da jetzt schon so oft und ich finde es immer so schön im Sommer und so. Irgendwie, weil wir haben jetzt immer bei meinem Onkel gewohnt und jetzt hat er halt eine neue Wohnung in einem viel schöneren Arrondissement, also Viertel, und keine Ahnung, ich finde das immer so schön da, so. Weil da ist irgendwie der Himmel, der ist immer viel blauer und der ist nicht immer so bewölkt wie in Köln oder London. Es gibt ja so viele verschiedene Läden oder zum Beispiel, es gibt ja Galerie Lafayette oder Le Bon Marché und da gibt es halt immer diese großen Prada oder Gucci oder, keine Ahnung, Chanel Sachen und so. Und wenn du da reingehst und dir einfach nur die Sachen anguckst, dann, ich finde das immer so schön, da fühlt man sich irgendwie immer so gut dabei. I'll think of you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. I'll think of you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. I'm leaving you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. I've been confused out of my mind lately. You think you're loving, but you don't love me. Ich fand's nervend. Also, das war so, als ich 12 war. Das waren meine schlimmsten Jahre, wo ich anfing, mich aufzuregen oder anfing zu heulen. Ich dachte, was mache ich hier gerade eigentlich? Ne? So bin ich doch nicht. Und wo meine Mutter mir auch erklärte, dann am Anfang, ja, das sind die Hormone. Und wo ich mich dann auch im Nachhinein am Abend immer aufgeregt habe, was habe ich denn heute eigentlich wieder gemacht? Ne? und mich darauf gefreut habe, wann das endlich jetzt aufhört, wo ich jetzt wieder eigentlich normal sein kann oder so. Ich bin ja immer noch in der Pubertät. Also ich habe... Ich bin ja immer noch in der Pubertät und die fällt mir manchmal auch echt zur Last, weil ich irgendwie meine ganzen Gefühlsschwankungen gar nicht mehr unter Kontrolle habe. Mal irgendwie bin ich total schlecht gelaunt und dann lache ich einfach nur den ganzen Tag. Also ich finde es nicht gerade schön. Ich habe schon so mit dem Kopf durch die Wand einfach. Also man ist dann schon, also ich bin auch zum Beispiel so, dass ich halt immer ziemlich viel durchsetzen möchte so. Und manchmal schaffe ich das dann auch, aber manchmal auch nicht. Und dann am Anfang war es halt irgendwie ziemlich schwierig und jetzt ist es einfach so, dass man das dann auch respektiert. Wenn die dann sagen nein, dann ist es halt irgendwie einmal nein und demnächst ist es wieder ja und dann ist auch okay. Wenn ich jetzt jeden Samstag mit meinen Freundinnen irgendwie DVD-Abend machen würde, wird es vielleicht irgendwann mal langweilig. Und wenn ich dann irgendwann mal vielleicht auch an einem zweiten Samstag oder so auch mal was mit Jungs machen könnte, dann passt das schon, ne? Abwechslungsreich. Ich finde das irgendwie nicht so lustig, weil die stehen ja eher auf andere Filme. Die stehen eher auf so Balla-Balla-Filme und so. Balla-Balla. Und wir, also so, wenn man so mit Mädchen alle so zusammen sind, dann guckt man sich irgendwelche Liebesfilme an. Dann sagt ihr, oh, der sieht ja so alle gut aus. Oder irgendwelche Heulfilme, da sitzen alle mit Taschentüchern so voll geschnieft und so. Ja, finde ich auch eigentlich besser mit Mädchen, dass man so mehr unter sich irgendwie, muss man nicht so angespannt sein. Ist auch immer so, wenn irgendwie Mädchen dann so jung da sind, sind alle total anders, alle total aufgedreht und so, also irgendwie nicht das Gleiche. Zum Beispiel, wenn man nur so unter Mädchen ist, so wenn man halt zu Hause ist, dann zieht man sich irgendwelche Chiller-Klamotten an und man findet halt sich halt nicht schlimm, wenn man mal umgeschminkt ist oder die Haare so zu Berge stehen oder so. Sagt man, okay, ich bin unter Mädchen, aber dann... So, wenn ja, dann will man einfach gefallen, den Jungen, und jeder will irgendwie vielleicht einem bestimmten Jungen gefallen und irgendwie alle drängen sich dann neben den und so, also irgendwie. Manchmal ist das ja so, dass so zwei Leute den gleichen verliebt sind und dann, wenn einer dann irgendwas mit dem macht, dann ist der andere total eifersüchtig und sagt, nee, die ist ja, so und dann kommt Zickenkrieg nämlich. Ja. Ja, dann lässt er die eine über die andere, genau, weil die ja was mit dem gemacht hat. Genau, die reden halt nicht zusammen irgendwas, sondern die lässt dann bei einem anderen halt. Genau, immer so, boah, das ist voll fies von der, warum hat die das gemacht? Und die andere, haha, ich hab neben der... Ja, und dann kommt so, boah, die hat ja voll die hässige Hose an. Ja, und dann, guck mal, der Rock und die Stiefel und so. Irgendwie ist dann alles total so, man will möglichst die andere unbeliebt machen, damit der Junge vielleicht auch das mitbekommt und denkt so, oh, die ist ja voll doof oder so. Doch Aurelie kapiert das nie. Jeden Abend fragt sie sich, wann du verliebt dich wär in mich, Aurelie. So klappt das nie. Du erwartest viel zu viel. Die Deutschen flirten sehr subtil. Aurelie. Mit meiner Bestfreundin aus Argentinien hatten wir mal so aus Spaß mal eine Liste gemacht, was so sein soll. Es soll sympathisch sein, ordentlich oder gepflegt, also sich regelmäßig waschen, so. Um halt der Umwelt zuliebe. Vom Typ her, ob der jetzt ein bisschen größer ist, natürlich immer so klassisch. Und ob jetzt blond oder schwarzhaarig oder so. Schlank. Irgendwie gepflegtes Aussehen, aber sonst eigentlich jetzt nicht so, dass ich sage, der muss jetzt blond sein, blauäugig, so nicht. Ja, er soll jetzt nicht so ein Macho sein oder irgendwie so, der denkt, er wäre der coolste, tollste. Er soll einfach nett, sympathisch, höflich sein und irgendwie halt mich verstehen können, ja. You wanna be my favorite boy, you wanna be my favorite boy, you wanna be my favorite boy. Das kommt da nicht rein. Ich mag keine Leute, die keinen Humor verstehen. Oder also so, ich finde, das gehört dazu zu einer Beziehung, so Humor. Und halt Vertrauen. Und das sind halt die wichtigsten Dinge, finde ich überhaupt. Wenn er dann auch gut aussieht, dann ist er perfekt. Also ich glaube, das ändert sich im Alter. Also im Moment ist halt auf jeden Fall etwas längere Haare. Vielleicht Locken oder so. Also Haarfarbe ist nicht so wichtig. Die Augen finde ich, blaue Augen schön, und er sollte auf jeden Fall größer sein. Und ja, er sollte nicht so nur rumhängen, also er sollte schon Spaß am Leben haben und schon wissen wollen, was er will sozusagen. Er soll nicht eifersüchtig sein oder so, aber er soll schon liebevoll sein und sensibel ein bisschen. aber auch gleichzeitig so einen Beschützerinstinkt haben, dass man der weiß, okay, jetzt muss ich die beschützen oder so. Also natürlich muss er nett sein, das ist ja schon mal Voraussetzung, ja. Also eigentlich, ich weiß nicht, weil ich habe mir eigentlich noch nicht so ein Bild davon dem gemacht, aber vom Aussehen her soll er jedenfalls längere Haare haben und dunkel. Er soll möglichst so sein wie Hagen, also aus der Telenovela, der Typ heißt Hagen. Ich finde, bei McDonald's gibt es immer die schönsten Typen. Vor allem solche Assis. Nee, nicht. So dicke. Knutschfleck, alles nur kein Knutschfleck. Der Knutschfleck hat nur einen Zweck. Der Knutschfleck bleibt und du bist weg. Nee. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Knutschfleck hat nur... Ich sag das so langsam, der Papa so voll mache ich so... Knutschfleck, alles nur kein Knutschfleck. Die wollten irgendwie anstatt eine Mittelstufenparty, wollten die so Casino-Abend machen. Ja, voll schlimm. So unnötig. Ja. Da müssen die Jungen im Anzug kommen und so, ne? Ja, und die Mädchen im schönen Kleid. Voll unnötig. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Freund, den ich so richtig geliebt habe. Einfach zusammensitzen mit Freunden und was weiß ich, einfach gar nichts tun, vielleicht reden oder Musik hören oder Fernsehen gucken, aber einfach so keine Verpflichtungen haben und nur zusammensitzen und einfach so eine gute Zeit genießen. Ich chille hart. Ich weiß. Wenn man sich angestrengt hat. Ja, oder wenn man so alleine so nach Hause kommt, so von der Schule oder so, dann chillt man sich erstmal so mit so chilliger Musik. Chillt man alles. Nein, ins chillige Bett. Da macht man halt so ein bisschen Musik an, aber nicht jetzt so direkt so Techno-Elektro-Musik, sondern ja, halt so. Zieht so gemütliche Sachen an, ja, Jogginghose, genau. Und setzt sich aufs Sofa und kommt Fernsehen oder so. Ja, schon cool. Ja, so Desperate Housewives oder Jeremy's Next Topmodel oder Simpsons finde ich auch lustig. Manchmal gucke ich auch noch so Kindersendungen oder so. So wie Schloss Einstein oder so. Wenn meine Mutter dann abends mal weg ist oder so, dann finde ich das richtig super. Also jetzt nicht so, als würde ich eine Party feiern, aber ich lade mir dann auch niemanden ein, weil ich das genieße, allein zu sein. Und dann mache ich einen Fernseher an und dann entspanne ich mich und so, weil ich dann die ganze Wohnung für mich alleine habe. Das finde ich dann super. Meistens ist sie halt freitagabends weg, dann gucke ich immer den Fun-Freitag. Das finde ich dann ziemlich gut. Und ich freue mich auch immer, wenn sie Montag nachmittags lange arbeitet, weil dann kann ich auf unserem größeren Fernseher Wege zum Glück gucken, weil dann Hagen größer ist. Meine liebste Ecke in meiner Wohnung ist entweder mein Hochbett oder das Sofa. Weil das Sofa, das ist total bequem, ist total groß, da kannst du dich hinlegen, da kannst du dich ausruhen, hast einen schönen Ausblick und alles. Ich habe so 5 Lieblingsbücher und die habe ich auch schon 10-mal durchgelesen. Aber ich glaube, ich habe angefangen zu lesen, als ich nach Deutschland kam, mit Harry Potter. Die habe ich jetzt auch alle durchgelesen. Und das sind dann immer so Phasen, wo ich ganz viel lese und ganz viele neue Bücher habe oder zur Bibliothek gehe und zur Stadtbücherei. Und dann auch andere Phasen, wo ich eigentlich kein Buch anfasse und einfach in einem Regal verstauben. It's hard to believe that I couldn't see that you were always right beside me, and I was alone and no one to hold. That you were always right beside me, this feeling's like no other. I want you to know that I never had someone. You got me like you do, the way you do. So lonely before I finally found what I'm looking for. New Yorker. Sticks. wohin gehen. Ich gehe gern zu Wipes. Ja, ich auch. Da kann man also von Sachen schwärmen, aber die sind dann doch meistens immer zu teuer. Ich gehe gern zu Planet. Planet. Ah ja, da war ich auch nicht mehr lang. Castro Abuela. Ich will nochmal zu Kult gehen. Ich du klasse. Cool. Ja, das ist alles. Ah, da wird man immer direkt beraten. Und Kult ist auch geil. Wir gehen zu einem nach Hause und dann gucken wir mal, was wir machen. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, vielleicht trinkt man ein Bier oder so und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder man tanzt halt ein bisschen oder so oder... Eigentlich müsste ich ja so nach meinem Sternzeichen, ich bin keine Astro-Tante, aber so ein Party-Löwe sein, aber das bin ich überhaupt gar nicht. Am liebsten bin ich dann halt nur bei einer Freundin oder so, dann halt so ein bisschen so plaudern und so computern oder einfach nur so chillen halt. Ich bin so ewig nicht mehr auf einer Party gewesen, aber mich stört vor allen Dingen, dass wenn jetzt die Leute halt älter werden, dass sie sich die ganze Zeit mit Alkohol zudröhnen. Das finde ich total... Nee. Ich habe also mit denen mal geredet, warum sie das denn machen. Dann meinten die, es ginge ihnen ja nicht um den Geschmack, der wäre ja gar nicht so toll. Und es ginge ihnen ja um die Wirkung, weil sie es so toll fänden, wenn sie irgendwie so rumlallen. Und das finde ich total daneben. Und irgendwie wird man auch ein bisschen so als Spielverderber abgestempelt, wenn man dann nicht gleich auch mal was runterkippt. Deshalb habe ich dieses Karneval überhaupt gar nichts gemacht. Ich bin zu keinem Zug gegangen, ich bin zu keiner Party gegangen. Ich war die ganze Zeit nur zu Hause und habe gechillt. Alkohol oder so, das ist ja auf jeden Fall so jetzt gerade bei uns in dem Alter, wo jetzt langsam alle 16 werden und so und auch vorher so auf Partys, klar, die trinken alle mal was und man trinkt auch mal ein bisschen zu viel, aber ich finde eigentlich immer, dass man jedes Mal wieder sieht, wenn man zu viel getrunken hat, dass man es dann eigentlich gar nicht so toll findet. Also ich sage jetzt nicht, dass ich nicht sowas mache, aber ich finde, es geht eigentlich auch ohne. Aber ich finde auch nicht, dass bei uns das so ist, dass da irgendein Gruppenzwang ist, wie das immer gesagt wird, dass alle irgendwie, dass die Gruppe zu stark ist und man dann nicht sich dagegen wehren kann. Das ist, entscheidet jeder bei uns für sich selber, was er machen möchte und was er nicht machen möchte. Drogen, also ich weiß nicht, viele finden Drogen schon halt zum Beispiel Shisha-Rauchen oder so. Viele finden das schon als Droge. Und Shisha-Rauchen finde ich jetzt auch, ist natürlich richtig schädlich und so. Aber ist halt auch so eine Gemütlichkeitssache. Wenn man so beieinander sitzt und vielleicht mal so an der Shisha irgendwie zieht und so, dann ist es, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Aber wenn es halt irgendwie dann irgendwie härtere Drogen, Heroin und sowas, dann ist es einfach, unnötig, finde ich. Weil man versaut sich so das Leben, wenn man davon abhängig wird. Ich glaube einfach, dass viele auch abhängig sind wegen halt so Gruppenzwang. Ich finde das einfach unnötig. Also ich finde das dann auch mutig, sich dann durchzusetzen und zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht. I'm singing in the rain. Anti-Witze, ich finde die aber auch voll lustig, ehrlich gesagt. Ich verstehe die nie. Ist aber zu lachen, muss aber trotzdem machen. Erzähl mal ein. Ja, sitzen zwei Kühe im Keller von einem Hochhaus und bügeln Schokolade. Was ist komisch daran? Marmelade hat keine Gräben. Weil einfach der ist so unlustig, dass man. Ich verstehe den irgendwie gar nicht. Ja, guck mal. Ja, das ist ja halt der Anti-Witz. Achso, ach, stimmt. Oder was ist gelb und kann schießen? Eine gelbe Kanone. Ja, was ist klein, grün und viereckig? Ein kleines grünes Viereck. Meiner besten Freundin. Also da kann ich eigentlich schon fast alles anvertrauen. Also alles eigentlich, ja. Richtig, so richtig krass vertrauen, das könnte ich eigentlich, also vielleicht bei der Familie schon, aber jetzt zum Beispiel bei Freunden oder so, da weiß ich das nicht, weil mir wurde schon so viel erzählt, was also von jetzt Freunden, was die nicht weitererzählen durften. Und ich weiß ja nie, wenn ich irgendjemandem was erzähle und dass ich sage, du darfst es wirklich keinem sagen, ob die das dann weitererzählen oder nicht. Und ich erzähle denen schon viel, aber ich erzähle denen jetzt nicht alles. Weil ich, manchmal will man ja auch Sachen nur für sich behalten. Und wenn man halt einmal Streit mit dieser Person hat, dann ist es klar, dass die den anderen Leuten diese Sachen, die man der erzählt hat, weitererzählt. Und das möchte ich nicht. Aber ich vertraue keinem Menschen alles an von meinem ganzen Leben. Außer meine Familie. Ich denke halt, eine Freundin ist wie eine Schwester. Und man redet mit einer Freundin ganz anders als mit seinen Eltern auch nochmal. Man redet über alles offen. Über die Beziehung, gerade welche Probleme jetzt sind und sowas. Und das ist halt super wichtig. Und man braucht immer eine Freundin. Eine Freundin gehört dazu. Mit der mache ich so ziemlich alles. Wir machen jeden Tag was und fahren dann auch zusammen in die Stadt. Solche Sachen, halt Mädchenkram. Ja, also ich habe viele gute oder beste Freundinnen, aber das ist so meine hauptbeste Freundin einfach, weil wir uns so ähnlich sind. Also weil wir ganz oft das Gleiche denken und weil wir uns halt spontan einfach jeden Tag sehen. Und weil wir so die gleichen Interessen haben und aber trotzdem nicht ganz gleich sind. Also uns trotzdem noch ziemlich gut ergänzen. Und weil wir einfach zusammen ganz viel Spaß haben und uns halt selten streiten. Und wenn wir uns streiten, dass wir uns dann auch ganz schön schnell wieder vertragen. Ich finde, es ist sehr wichtig, eine beste Freundin zu haben, der man irgendwie alles anvertrauen kann, mit der man über alles reden kann und so. Und zum Beispiel, wenn man jetzt irgendein Problem hat, schnell mal rüberlaufen kann und zu der und sich da ausholen oder so. Und das kann man nicht bei jeder Freundin. Ich habe viele gute Freundinnen, weil ich, wenn ich sage, ich habe eine beste Freundin, dann, ich mache mich dann viel zu sehr abhängig davon, dass ich halt nur diese eine beste Freundin habe und habe dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich die dann irgendwo mal nicht mit hinnehme oder ja, was weiß ich. Ich habe eigentlich 3 Freundinnen, die am wichtigsten für mich sind. Also eigentlich habe ich nicht so richtig eine beste Freundin, weil die Freundin, mit der ich am meisten unternehme, die ist manchmal voll gemein und so. Und dann die anderen sind irgendwie so konstant nett. Deshalb habe ich eigentlich keine beste Freundin, nur halt 3 ziemlich gute. Jetzt wird wieder in die Hände geschluckt. Wir steigen aus Protosolzerprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände geschluckt. Für mich ist jetzt Schule so, dass ich halt mal, okay, gehe ich hin, weil ich später halt was aus mir machen will sozusagen. Und dann kann ich endlich mal so richtig studieren und alles so. Es gibt manche Lehrer, die mich wirklich, wirklich nerven, weil sie irgendwie keinen, sie haben total die Lieblingskinder, das nervt mich auch immer total. Es gibt auch Lehrer, die sind einfach total nett zu jedem. Sie geben jedem eine Chance, aber wenn man so einen Lehrer hat, wo nur Lieblingskinder ist und man halt nicht das Lieblingskind ist, dann ist man schon total im Arsch. Ich muss nicht viel für die Schule tun, aber ich will viel für die Schule tun. Also es kommt nicht von meiner Mutter, dass sie sagt, du musst jetzt lernen, aber ich persönlich will das halt gerne. Also ich lerne nicht gerne freiwillig, sondern ich will lernen, um eine gute Note zu schreiben. So. Zum Beispiel jetzt nächstes Jahr habe ich ein Praktikum und da ist mir natürlich wichtig, ein gutes Zeugnis zu haben fürs Praktikum. Und ich glaube, es ist wichtig, gute Noten zu haben für später. Ich will nicht arbeitslos von Hartz IV leben. Better days are coming, you see. Visions are for you and me. Elevate your soul. Berufstraum wäre halt irgendwo auf der Bühne zu stehen. Man zeigt den Leuten etwas und man kann da wirklich aus sich rausgehen und darf auch gerne mal da übertreiben oder sowas. Und das gefällt mir eigentlich. Vor einem Jahr wollte ich noch Staatsanwältin werden, dann wollte ich Schauspielerin werden und jetzt will ich Managerin werden. Also ich möchte entweder Jura studieren oder BWL. BWL. Ja, ich möchte ein Stipendium, deshalb versuche ich auch möglichst gute Schulnoten zu kriegen. Und weil ich bin ja nicht so reich und meine Mama ist ja auch nicht so reich. Und deswegen wäre es natürlich nicht schlecht. In der Schule gerne erfolgreich werden. Also nicht jetzt, dass ich ein Promi oder so werde, aber halt erfolgreich, dass ich nicht so, ja, erfolgreich einfach. Ich würde gerne irgendwie was mit Fotografie oder so machen oder mit Design oder halt irgendwie Fernsehen oder sowas. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie so Bäcker zu werden oder so. Ich habe eher so Lust so auf fotografische Sachen. Ich gehe zweimal die Woche Zirkus-Training Und ich tanze auch einmal die Woche. Ich mache jetzt zurzeit mehr Akrobatik, Bodenakrobatik. Das ist so wie Flickflack und Spagat und Handstand und sowas. Tanzen tanze ich jetzt Streetdance. Das ist so eine Art Hip-Hop. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß zu zeigen, was man so macht und wenn man so aufgeregt ist. Und aber was ich jetzt denke, was ich jetzt in den ersten Jahren machen werde, so um die 20 und so, das Artistin sein. Also erstmal studieren in einer Artistenschule und dann wahrscheinlich in einer Zirkusgruppe beitreten und Auftritte machen. Aber das kann man ja nicht sein ganzes Leben lang machen. Dass ich das irgendwie ein paar Jahre lang mache und danach wirklich studiere und dann irgendwas, wo ich helfen kann, in der Welt irgendwas zu verbessern oder so. Tanzen, da schlüpft man sozusagen in eine andere Haut rein. Also wenn man tanzt, dann muss man nicht mehr gucken, ob man sich angemessen, sage ich mal, benimmt oder sowas. Wenn man tanzt, dann ist man irgendwie eine ganz andere Person. Und das ist auch bei vielen Freunden von mir. Die sind sehr schüchtern als Person, aber wenn sie tanzen, dann gar nicht mehr. Also ich finde, Tanzen ist einfach wunderschön. Ich finde, mit Tanzen kann man alles ausdrücken. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Tänzen, dass es immer interessant ist, was Neues zu lernen. Und halt Tanzen bringt auch, finde ich, Kulturen zusammen und Menschen zusammen. Und deshalb finde ich Tanzen sehr wichtig für mich. Ich würde total gerne so als irgendwas mit Management machen, also irgendwas organisieren oder so. Und total gern halt auch Hotelmanagement oder so, weil man das halt auch auf der ganzen Welt machen kann. Und ich halt auch mal gerne irgendwie mehr von der Welt sehen würde. Halt nicht jetzt immer nur hier Deutschland und vielleicht mal Spanien, Italien oder so, sondern mal richtig so, weiß ich nicht, halt was weiter weg. Und Hotels gibt es halt in der ganzen Welt. Und dann kann man halt auch immer überall in der Welt seinen Beruf halt so ausüben. Und das finde ich halt cool. Ja, also mir ist wichtig, dass ich irgendwie auf jeden Fall einen Job habe und dass ich mich selbst ernähren kann sozusagen. Und ja, eine Familie gründen vielleicht auch, aber jetzt nicht so unbedingt, das ist jetzt nicht an erster Stelle. Ich finde es auch wichtig, dass man alleine auf sich selbst gestellt ist und keine Hilfe braucht. Karriere möchte ich auf jeden Fall machen. Also ich möchte nicht abhängig von irgendwem sein, dass ich zum Beispiel einen reichen Mann heirate und dann sitze ich zu Hause und passe auf die Kinder auf. Ich will eigentlich eher ein normales, ruhiges Leben führen und nicht irgendwie jetzt im obersten Mittelpunkt stehen und irgendwie von allen bewundert werden. Also das muss ich jetzt nicht. Das heißt, dass ich zur Arbeit gehe und nachher mich auf meine Kinder freuen kann und auf meinen Mann, wenn ich dann einen habe. Nein, also ich bin mir unsicher, weil meine Mutter ist ja Tanzlehrerin und öffnet ja eine Tanzschule und ich könnte mir schon vorstellen, als Tanzlehrerin zu arbeiten. Aber ich denke halt, ich will immer neue Sachen ausprobieren. Ja, ich möchte jetzt nicht so super toll oben an der Spitze stehen, aber ich will auf jeden Fall einen guten Job haben, nicht als Putzfrau oder so oder bei Meckes irgendwie landen. Berühmt wollte ich auch mal werden, aber das ist vorbei jetzt, glaube ich. Und was wollte ich denn noch werden? Ich wollte mal ganz früher, ich wollte Kinderärztin werden, aber ich kann keine Spritzen sehen, deswegen hat sich das leider für mich auch erledigt. Ich wollte mal Polizistin werden, aber das liegt schon was zurück. Und Fußballspielerin wollte ich auch werden. So, momentan will ich auf jeden Fall nach dem Abi, also falls ich mein Abi kriege, will ich auf jeden Fall studieren. Also ich würde gerne irgendwas mit Schreiben machen, so Journalismus oder sowas. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn ich auch einen armen Mann habe, ich will trotzdem Mutter werden. Ich möchte auf jeden Fall eine Familie haben. Also Kinder bekommen oder auch zusätzlich Kinder adoptieren, wie es dann kommt. Wenn ich etwas älter bin, also jetzt so mit 30 eher als mit 20, ich glaube, man merkt einfach an irgendeinem Punkt, irgendwie das ist jetzt der Mann und ich bin jetzt bereit, ein Kind zu bekommen oder irgendwie sowas. Ich stelle mir das so vor. Also ich kann mir jetzt auch noch nicht vorstellen, irgendwann mit 20, 25 Kinder zu haben und nur als Hausfrau zu sein. Also es passt nicht zu mir. Ich bin schon so ein Mensch, der erstmal seinen Job machen will, dann Karriere und dann vielleicht später mal Kinder, aber nicht sofort. Ich finde mich ja selber anstrengend, von daher will ich eigentlich keine Kinder. Ich will auf jeden Fall mehr als ein Kind haben, weil ich selber Einzelkind war oder bin. Also mindestens zwei, das habe ich schon alles geplant. Klar, auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Aber jetzt ist noch ein bisschen früh. Ich möchte nicht mit 16 oder 17, sondern ein bisschen warten. Ich finde, Kinder kann man ab so 23, finde ich das in Ordnung, aber früher finde ich es nicht gut. Also ich finde aber auch mit 35 finde ich es nicht mehr so toll. Wenn die Kinder dann 10 sind, dann bist du schon 45 oder so. Das ist dann ziemlich alt. Oder ich finde es besser, wenn die Mutter ein bisschen jünger ist. Dann kann man auch besser mit der über Sachen reden und über Freunde reden oder sowas. Okay, Alter, ich würde sagen, ich bin halt so hier geboren und so. Machst du auch, ne? Schau mal, ich will, Mann. Ich geb dir Kieferbruch, ja? Ich geb dir Arschtritt, der fliegst du nach Amerika. Ganz früher, in der so 6., 7. Klasse, habe ich vor Klassenarbeiten auf jeden Fall immer gebetet. Aber ich habe das dann auch irgendwann gemerkt, dass ich wirklich nur, wenn es mir schlecht geht, dass ich dann noch so hoffe, ja, vielleicht hört der liebe Gott das ja. Aber so richtig denke ich jetzt nicht, dass der irgendwie von oben irgendwas steuern kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das einfach ein Glaube ist, an den alle Menschen sich so festhalten können. Und das finde ich eigentlich ganz gut. In Brasilien ist man halt sehr gläubig. Und ich trage auch immer so eine Jesuskette bei mir als Schutzengel. Und das macht man halt, also macht jeder Brasilianer. Ich bete auch schon oft. Halt auch durch diese Situation wegen meiner Mutter habe ich oft gebetet. Und das habe ich mir so angewöhnt. Ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich irgendwie gläubig bin oder so, aber eigentlich nicht. Ich glaube irgendwie nicht daran. Ich finde einfach nur so komisch, wenn irgendwie so Leute total besessen davon sind. So, ich habe letztens mal so eine Doku gesehen im Fernsehen, dass dann eine Frau, die ist total gläubig, die wohnt irgendwie außerhalb von der Stadt, die will, dass die Kinder keine Freunde hat. Die heult, wenn die Gebete spricht und sowas, weil die das so toll findet. Es ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig in die Kirche gehe oder irgendwie jeden Morgen bete oder so, aber irgendwie, ich denke halt schon oft über Gott nach und bin halt teilweise gläubig, würde ich sagen. Ich habe mich manchmal so gefragt, wie ist das alles hier entstanden, warum leben wir hier und solche Fragen. Ich habe natürlich auch in Verbindung mit Gott darüber nachgedacht, ob er jetzt vielleicht alles hier geschaffen hat oder ob es wirklich irgendwie jetzt nur ein großes Wunder ist. So much for my happy ending. Oh, oh, oh, oh. Ich glaube schon ein bisschen an das Schicksal oder sowas. Ich denke halt, der Tod kommt halt dann, wenn er kommen muss. Und ich habe eigentlich keine Angst vor dem Tod, also so direkt so. Ich habe halt nur Angst, dass man zu wenig vom Leben also mitbekommen hat, also zu viel verpasst hat. Ich glaube, das ist meine größte Angst. Man braucht immer eine Freundin. Sie hörten ein Originalton-Feature von Christoph Formweg. Tausend und ein Dank geht an Elena, Greta, Julie, Lena, Linda, Mara, Maya, Mayra, Rebecca und Yalda. Ton und Technik Eva Pöpplein und Gabi Treichel. Regie Michael Langer. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2008. Machen wir nicht mehr weiter? Ja, wenn ihr noch. Ich finde es irgendwie lustig. Sound system.